Deutschlandfunk. Corso. Der Filmemacher Tim Burton, der ist in fantastischen Welten zu Hause. Jedenfalls, was seine Filme angeht. Batman, Edward mit den schieren Händen, Mars Attacks oder Charlie und die Schokoladenfabrik. Es ist das Fantastische, die Verbindung des Gruseligen mit dem Komischen, was sich wie ein roter Faden durch das Werk von Burton zieht. Jetzt hat er den Fantasy-Roman Die Insel der besonderen Kinder von Ransom Riggs verfilmt und unser Kritiker Hartwig Tegler, der ist ganz hin und weg. So skurril, so absonderlich, so wunderschön verträumt. Nur dieses eine Bild entwickelt schon diesen besonderen Sog, den Filme nun mal brauchen. Ein junger Mann geht am Strand entlang. Meer, blauer Himmel. Er hat ein dickes Seil in der Hand und mit dem zieht er ein blondes Mädchen, das in 3 Meter Höhe hinter ihm herschwebt. Allein dieses Bild. Einer der schönsten Filme des Kinomagiers Tim Burton ist Die Insel der besonderen Kinder geworden. Diese Geschichte über die nicht ganz Normalen, die Absonderlichen oder wie Miss Alma LaFay Peregrine es nennt. Im normalen Sprachgebrauch würde man uns als besonders bezeichnen. Aber leider werden, so Miss Peregrine, wunderbar gespielt von Eva Green, werden besondere Menschen zeitlebens verfolgt. Daher leben Miss Peregrine und die Kinder an Orten wie diesen. Ein Zuhause für besondere Kinder. Damit erklärt sich nun auch, warum Jacob Emma an dem Seil hinter sich herziehen muss. Denn sie ist leichter als Luft. Wenn sie nicht ihre Bleischuhe anhat, muss man sie an eine Leine binden, damit sie nicht wegfliegt. Zum Zweiten klärt sich für Jacob, dass die Erzählung seines Großvaters über das leichte Mädchen oder das Mädchen mit dem Feuer in den Fingerkuppen oder den Jungen mit dem Bienenstock in seinem Körper, nun bestätigt sich, dass all diese Geschichten wahr sind. Jacob, der Junge aus diesem Jahrhundert, ist jetzt da, wo auch sein Großvater war, in der Zeitschleife am 3. September 1940 in Wales, in dem Waisenhaus. Zeitschleife? Miss Peregrine manipuliert die Zeit, aus gutem Grund. Wir wählen einen sicheren Ort, einen sicheren Tag und kreieren eine Schleife. Was meinen Sie? Eine Schleife konserviert die letzten 24 Stunden. Setzt man die Schleife zurück, erlebt man den Tag nochmal aufs Neue. Setzt man sie täglich zurück, kann man dort auf ewig leben, ganz und gar sicher vor der Außenwelt. Aber nicht ganz und gar sicher vor den langbeinigen, augenlosen Monstern, die es auf die Augäpfel dieser besonderen Kinder abgesehen haben. Und gegen die muss nun Jacob, der ebenfalls besondere Fähigkeiten hat, so wie einst sein Großvater, zusammen mit den anderen Kindern in den Kampf ziehen. Also Kinder, eure Hauptaufgabe ist, euch gegenseitig zu beschützen. Überlasst den Hollow mir. Natürlich erinnert Tim Burtons Film Die Insel der besonderen Kinder mit dem Motiv der Besonderen, der zur praktischen Magie fähigen, mit den Monstergestalten, die es zu besiegen gilt, an die Harry Potter- oder die X-Men-Reihe. Doch Tim Burton schafft es in seinem wunderbaren Film, einen ganz eigenen Sog zu entwickeln, wenn er diese fantastische Welt baut. Der Hang zu visuellen Details ist bei dem Macher von Edward mit den Scherenhänden, Big Fish oder Charlie und die Schokoladenfabrik legendär. Nach dem enttäuschenden Künstlerfilm Big Eyes von 2014 ist Tim Burton mit Die Insel der besonderen Kinder jetzt wieder ganz angekommen in dem ihm eigenen Kosmos sprühender Fantasie, explodierender Ideen und feiner Charakterzeichnungen. Warum Die Insel der besonderen Kinder so fasziniert, hängt auch damit zusammen, dass Burton auf seine fantastische Geschichte den Schleier des Melancholischen, der Trauer und des Abschieds legt. Jacob begibt sich nämlich aus der US-Vorstadt in das alte England, weil sein Großvater, gespielt von Terence Stamp, ermordet wurde. Als kleiner Junge glaubte Jacob dessen Schauergeschichten noch. Als Heranwachsender und junger Mann war das, was der alte Mann über dieses Waisenhaus in Wales erzählte, nur noch Geschwätz. Und genau dieser Versuch, innerlich, emotional wieder zurückzufinden zu dem geliebten Großvater, das ist der untergründige emotionale Strom, der den Film, ja, quasi antreibt. Der aber am Ende nicht, und das ist die Qualität von Tim Burton, nicht im Computerbildgewitter geopfert wird. Man kann nur hoffen, dass Die Insel der besonderen Kinder nicht der Start zu einer Filmserie ist, sondern dass dieser besondere Film über besondere Kinder besonders einzigartig bleiben darf. Tim Burton jedenfalls, da brauchen wir keine Sorge zu haben, wird noch viele, viele Fantasiewelten entwerfen. Mit Puppen aus Stoff oder aus Holz oder aus Knetmasse oder mit im Computer geschaffenen Wesen. Egal. Für diesen genialen Filmkünstler ist der Fantasievulkan. In diesem Film hat es Tim Burton wieder bewiesen, er ist weiterhin mächtig, am Brodeln.